Neuntes Kapitel: Die Detektive versammeln sich. Sie setzten sich auf die zwei weißen Bänke, die in den Anlagen stehen, und auf das niedrige eiserne Gitter, das den Rasen einzäunt, und zogen ernste Gesichter. Der Junge, der Professor genannt wurde, hatte anscheinend auf diesen Tag gewartet. Er griff sich, wie sein Vater, der Justizrat, an die Hornbrille, hantierte daran herum und entwickelte sein Programm. »Es besteht die Möglichkeit«, begann er, »dass wir uns nachher aus praktischen Gründen trennen müssen. Deshalb brauchen wir eine Telefonzentrale. Wer von euch hat Telefon?« 12 Jungen meldeten sich. »Und wer von denen, die ein Telefon haben, hat die vernünftigsten Eltern?« »Vermutlich ich«, rief der kleine Dienstag. »Eure Telefonnummer?« »Bavaria 0579. Hier sind Bleistift und Papier. Krumbiegel, mach dir 20 Zettel zurecht und schreibe auf jeden von ihnen Dienstags Telefonnummer. Aber gut leserlich. Und dann gibst du jedem von uns einen Zettel. Die Telefonzentrale wird immer wissen, wo sich die Detektive aufhalten und was los ist. Und wer das erfahren will, der ruft ganz einfach den kleinen Dienstag an und erhält von ihm genauen Bescheid.« »Ich bin aber doch nicht zu Hause«, sagte der kleine Dienstag. »Doch, du bist zu Hause«, antwortete der Professor. »Sobald wir hier mit Ratschlagen fertig sind, gehst du heim und bedienst das Telefon.« »Ach, ich möchte aber lieber dabei sein, wenn der Verbrecher gefangen wird. Kleine Jungens kann man bei sowas sehr gut verwenden.« »Du gehst nach Hause und bleibst am Telefon. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Posten.« »Na schön, wenn ihr wollt.« Krumbiegel verteilte die Telefonzettel, und jeder Junge steckte sich den seinen vorsichtig in die Tasche. Ein paar besonders gründliche lernten gleich die Nummer auswendig. »Wir werden auch eine Art Bereitschaftsdienst einrichten müssen«, meinte Emil, selbstredend. »Wer bei der Jagd nicht unbedingt gebraucht wird, bleibt hier am Nikolsburger Platz. Ihr geht abwechselnd nach Hause und erzählt dort, ihr würdet heute vielleicht sehr spät heimkommen. Ein paar können ja auch sagen, sie blieben zur Nacht bei einem Freund. Damit wir Ersatzleute haben und Verstärkung, falls die Jagd bis morgen dauert. Gustav, Krumbiegel, Arnold Mittenzwei, sein Bruder und ich rufen von unterwegs an, dass wir wegbleiben. Ja, und Traugott geht mit zu Dienstags als Verbindungsmann und rennt zum Nikolsburger Platz, wenn wir ihn brauchen. Da hätten wir also die Detektive, den Bereitschaftsdienst, die Telefonzentrale und den Verbindungsmann. Das sind vorläufig die nötigsten Abteilungen. Was zum Essen werden wir brauchen, mahnte Emil. Vielleicht rennen ein paar von euch nach Hause und holen Stullen ran. Wer wohnt am nächsten? Fragte der Professor. Los, Mittenzwei, Gerold, Friedrich der Erste, Bruno, Zerlett, schwirrt ab und bringt paar Fresspakete mit. Die 5 Jungen rannten auf und davon. Ihr Holzköpfe, ihr quatscht dauernd vom Essen, Telefon und Auswärtsschlafen. Aber wie ihr den Kerl kriegt, das besprecht ihr nicht. Ihr Studienräte, grollte Traugott. Ihm fiel kein ärgeres Schimpfwort ein. »Habt ihr denn ein Apparat für Fingerabdrücke?« fragte Petzold. »Vielleicht hat er sogar, wenn er gerissen war, Gummihandschuhe getragen. Und dann kann man ihm überhaupt nichts nachweisen.« Petzold hatte schon 22 Kriminalfilme gesehen. Und das war ihm, wie man merkt, nicht gut bekommen. »Du kriegst die Motten«, sagte Traugott empört. »Sie werden ganz einfach die Gelegenheit abpassen und ihm das Geld, das er geklaut hat, wieder klauen.« »Quatsch«, erklärte der Professor. »Wenn wir ihm das Geld klauen, sind wir genau solche Diebe, wie er selber einer ist.« »Werd bloß nicht drollig«, rief Traugott. »Wenn mir jemand was stiehlt und ich stehl's ihm wieder, bin ich doch kein Dieb.« »Doch, dann bist du ein Dieb«, behauptete der Professor. »Quatsch dir keinen Fransen«, murrte Traugott. »Der Professor hat sicher recht«, griff Emil ein. »Wenn ich jemanden heimlich was wegnehme, bin ich ein Dieb. Ob es ihm gehört oder ob er es mir erst gestohlen hat, ist egal.« »Genau so ist es«, sagte der Professor. »Tut mir den Gefallen und haltet hier keine klugen Reden, die nichts nützen. Der Laden ist eingerichtet. Wie wir uns den Halunken kaufen, können wir noch nicht wissen. Das werden wir schon deichseln. Jedenfalls steht fest, dass er es freiwillig wieder hergeben muss. Stehlen wäre idiotisch.« »Das verstehe ich nicht«, meinte der kleine Dienstag. »Was mir gehört, kann ich doch nicht stehlen können. Was mir gehört, gehört eben mir, auch wenn es in einer fremden Tasche steckt.« »Das sind Unterschiede, die sich schwer begreifen lassen«, dozierte der Professor. »Moralisch bist du meinetwegen im Recht. Aber das Gericht verurteilt dich trotzdem. Das verstehen sogar viele Erwachsene nicht. Aber es ist so.« »Von mir aus«, sagte Traugott und zuckte die Achseln. »Und seid ja recht geschickt. Könnt ihr gut schleichen? Fragte Petzold, sonst dreht er sich um und schon sieht er euch. Dann guten Abend. Ja, gut geschlichen muss werden, bestätigte der kleine Dienstag. Deswegen hatte ich ja auch gedacht, ihr könntet mich brauchen. Ich schleiche wundervoll. Und ich wäre unerhört als so eine Art Polizeihund. Bellen kann ich auch. Schleiche mal in Berlin, dass dich niemand sieht. Emil regte sich auf. Wenn du willst, dass dich alle sehen sollen, brauchst du nur zu schleichen. Aber einen Revolver müsst ihr haben, rief Petzold. Er war nicht totzukriegen mit seinen Vorschlägen. Ein Revolver braucht ihr, riefen zwei, drei andere. Nein, sagte der Professor. Der Dieb hat sicher einen. Traugott hätte am liebsten gewettet. Gefahr ist eben dabei, erklärte Emil. Und wer Angst hat, geht am besten schlafen. Willst du damit etwa sagen, dass ich ein Feigling bin? Erkundigte sich Traugott und trat wie ein Ringkämpfer in die Mitte. Ordnung, rief der Professor, keilt euch morgen. Was sind denn das für Zustände? Ihr benehmt euch ja wahrhaftig wie die Kinder. Wir sind doch auch welche, sagte der kleine Dienstag. Und da mussten alle lachen. Eigentlich sollte ich meiner Großmutter ein paar Zeilen schreiben, denn meine Verwandten haben ja keine Ahnung, wo ich bin. Womöglich rennen sie noch zur Polizei. Kann mir jemand, während wir den Kerl hetzen, einen Brief besorgen? Schumannstraße 15 wohnen sie. Es wäre sehr freundlich. Mache ich, meldete sich ein Junge, der Bleuer hieß. Schreibt nur schnell, damit ich hinkomme, ehe das Haus geschlossen wird. Ich fahre bis zum Oranienburger Tor mit der Untergrund. Wer gibt mir Pinke? Der Professor gab ihm Fahrgeld, 20 Pfennige für Hin- und Rückfahrt. Emil borgte sich Bleistift und Papier und schrieb: Liebe Großmutter, sicher habt ihr Sorge, wo ich bin. Ich bin in Berlin, kann aber leider noch nicht kommen, weil ich vorher was Wichtiges erledigen muss. Fragt nicht was. Und ängstigt euch nicht. Wenn alles geordnet ist, komme ich und freue mich schon jetzt. Der Junge mit dem Brief ist ein Freund und weiß, wo ich stecke. Darf es aber nicht erzählen, denn es ist ein Amtsgeheimnis. Viele Grüße auch an Onkel, Tante und Ponyhütchen, dein treuer Enkel Emil. N.B. Mutti lässt vielmals grüßen. Blumen habe ich auch mit. Die kriegst du, sobald ich kann. Emil schrieb dann noch die Adresse auf die Rückseite, kniffte das Papier zusammen und sagte, dass du aber niemanden von meinen Leuten erzählst, wo ich stecke und dass das Geld futsch ist, sonst geht's mir elend. Schon gut, Emil, meinte Bleuer. Gib das Telegramm her. Wenn ich zurück bin, klingel ich den kleinen Dienstag an, um zu hören, was indessen passiert ist, und melde mich beim Bereitschaftsdienst. Dann rannte er fort. Inzwischen waren die fünf Jungen wiedergekommen und brachten Stullenpakete angeschleppt. Gerold lieferte sogar eine ganze Schlackwurst ab. Er hätte sie von seiner Mutter gekriegt, erzählte er. Naja, die fünf hatten zu Hause angedeutet, dass sie noch ein paar Stunden wegblieben. Emil verteilte die Stullen und jeder steckte sich eine als Reserve in die Tasche. Die Wurst erhielt Emil selber zur Verwaltung. Dann rannten fünf andere Jungen heim, um zu bitten, dass sie noch einmal für längere Zeit weg dürften. Zwei von ihnen kamen nicht wieder, die Eltern hatten es wahrscheinlich verboten. Der Professor gab die Parole aus, damit man immer gleich wüsste, wenn jemand käme oder telefonierte, ob er dazugehöre. Die Parole lautete Emil, das war leicht zu merken. Dann schob der kleine Dienstag mit Traugott, dem mürrischen Verbindungsmann, ab und wünschte den Detektiven Hals- und Beinbruch. Der Professor rief ihm noch nach, er möge doch für ihn zu Hause anrufen und dem Vater sagen, er, der Professor, habe was Dringendes vor. Dann ist er beruhigt und hat nichts dagegen, fügte er hinzu. Donnerwetter nochmal, sagte Emil, gibt's in Berlin famose Eltern. Bilde dir ja nicht ein, dass sie alle so gemütlich sind, meinte Krummbiegel und kratzte sich hinter den Ohren. Doch, doch, der Durchschnitt ist ganz brauchbar, widersprach der Professor. Es ist ja auch das Gescheiteste. Auf diese Weise werden sie nicht belogen. Ich habe meinem alten Herrn versprochen, nichts zu tun, was unanständig oder gefährlich ist. Und solange ich das Versprechen halte, kann ich machen, was ich will. Ist ein glänzender Kerl, mein Vater. Wirklich famos, wiederholte Emil. Aber hör mal, vielleicht wird's heute doch gefährlich. Na, dann ist's eben aus mit der Erlaubnis, erklärte der Professor und zuckte die Achseln. Er hat gesagt, ich solle mir immer ausmalen, ob ich genau so handeln würde, wenn er dabei wäre. Und das täte ich heute. So, nun wollen wir aber abhauen. Er pflanzte sich vor den Jungs auf und rief, die Detektive erwarten, dass ihr funktioniert. Die Telefonzentrale ist eingerichtet, mein Geld lasse ich euch da. Es sind noch 1 Mark und 50 Pfennige. Hier, Gerold, nimm und zähle nach. Proviant ist da, Geld haben wir, die Telefonnummer weiß jeder. Noch eins, wer nach Hause muss, saust ab. Aber mindestens 5 Leute müssen da bleiben. Gerold, du haftest uns dafür. Zeigt, dass ihr richtige Jungen seid. Wir werden inzwischen unser Möglichstes tun. Wenn wir Ersatz brauchen, schickt der kleine Dienstag den Traugott zu euch. Hat wer noch eine Frage? Ist alles klar? Parole Emil. Parole Emil, riefen die Jungen, dass der Nikolsburger Platz wackelte und die Passanten Stielaugen machten. Emil war direkt glücklich, dass ihm das Geld gestohlen worden war.